Ich denke, da kann sich jeder deutsche Fan schon drauf freuen, ohne jetzt hier allen der deutschen Fans zu spoilern. Nicht wahr? Kevin? Entschuldigung. Ja, der war echt komisch, oh Mann. Hallo und herzlich willkommen zum 5. News-Podcast im Jahr 2014. Ihr dürftet es erahnt haben, heute wieder die News aus dem April 2014. Und die besprechen natürlich wieder nicht alleine, denn mit dabei ist heute auch Clemens. Hallo Clemens. Ja, seid alle heute recht herzlich gegrüßt. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Ich grüße euch, liebe Hörer. Und dann zu guter Letzt der Stargast. Hallo Kevin. Guten Tag Philipp, Clemens und Olli. Gut, dann nehmen wir heute den zweiten News-Podcast in Folge ohne Marcel auf. Oha. Und ihr als Hörer dürft dann den zweiten News-Podcast in Folge ohne Marcel hören. Oder jetzt abschalten, weil ihr den Podcast nur mit Marcel hört. Mhm. Das könnt ihr auch gerne machen. Aber ich hoffe natürlich, ihr bleibt dran, denn wir haben einige interessante News zu besprechen. Und da beginnen wir mit einer Exklusivmeldung von Kevin, die ein großes Detektiv-Conan-Interview mit Kase betrifft. Nicht wahr, Kevin? Ja, Philipp, genau so ist es. Nämlich, ich sag's mal so, die Leipziger Buchmesse und die damit erstmals stattgefundene Manga-Comic-Convention ist schon ein Weilchen her. Allerdings habe ich dort mit Cécile Perrin von Kase gesprochen. Die ist dort Marketing-Managerin. Und diese gute Dame hat mir ziemlich viele knackige Details verraten. Vor allem natürlich in Bezug auf Detektiv Conan in Deutschland. Vor allem was den Anime angeht. Den Anime, aber auch den neuesten Film, den 17., der ja noch keinen offiziellen Titel hat und im Herbst erscheinen soll. Was ich sagen kann, ja, am besten lest ihr selber mal rein. Ich würde sagen, das ist immer das Beste, ja. Ja, es ist immer das Beste. Das Interview ist wirklich sehr hübsch gelungen. Es geht unter anderem auch um neue Detektiv-Folgen, um die alten Folgen, warum denn die nicht mal endlich auf DVD erscheinen, natürlich um den neuen Film und um Gosho Aoyama in Deutschland. Ich denke, das ist schon mal gut gewählt, ein guter Inhalt. Da kann man eigentlich gar nicht mehr anders, außer schnell reinlesen. Aber erst nach dem News-Podcast, bitte. Genau, ihr könnt die News schon parallel öffnen und dann nachher reinlesen, klar. Also ich fand das Interview auch sehr interessant. Viele Informationen, die wir vorher noch gar nicht wussten. Ja. Also Neuheiten im Bereich des deutschen Anime. Wirklich, wirklich sehr lesenswert. Auch wenn ihr schon meint, alles zu wissen, was man wissen kann. Da sind neue Informationen enthalten. Also unbedingt. Interessant ist zum Beispiel auch noch, dass Frau Perrin ihren Lieblingsdetektiv Conan-Film verrät. Und dieser deckt sich zufälligerweise mit dem von Philipp. Und wenn ihr nicht wisst, welcher das ist, dann solltet ihr es erst recht lesen. Kleiner Tipp, der 10. ist es nicht. Oh Wunder. Philipp hat es auch schon mal in einem Conan-Cast, glaube ich, erwähnt. Ja, ich glaube auch. Ich denke auch, ja. Wir haben ja schon einige Conan-Casts aufgenommen. An der Zahl sind es, glaube ich, schon über 100. Nicht glaube ich, ich weiß es. Einfach mal alle durchhören. Alle mal durchhören oder einfach dieses Interview lesen. Ja. Das ist nicht so schwer, wie alle Conan-Casts hören. Würde es natürlich auch freuen, wenn ihr alle Conan-Casts hört, also... Weiter geht's mit einem zweiten Exklusivbericht, und zwar diesmal einer exklusiven Vorschau, die den Kick It Like Conan Sonderband betrifft. Nicht wahr? Kevin? Entschuldigung. Ja, der war echt gut, oh Mann. In der Tat haben wir von Conan News, von EMA, den Kick It Like Conan Sonderband frühzeitig erhalten, nämlich am 17. April, also ganze 15 Tage vor eigentlichem Release. Diese Gelegenheit habe ich benutzt, um uns eine exklusive Vorschau zu basteln. Ich gehe nicht unbedingt auf den Inhalt ein, den wir in dem bald erscheinenden Conan-Cast zum Band sehr deutlich erläutern werden, sondern eher auf die Besonderheiten und die Feinheiten, die den Sonderband so sonderbandmäßig machen. Und das wären vor allem die Klappenbroschur, die sogenannte, die farblich wunderschön abgestimmten Artworks, auch Posho Aoyama ist zu sehen, sogar wie er live in Aktion zeichnet, damals in Erlangen beim Comic Salon 2006, aber auch andere kleine Gimmicks wie eine kleine Sticker-Seite mit Stickern. Echt? Ja, wow. Schwer zu beschreiben. Und anderen schönen Feinheiten, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Also wer vom tollen Sonderband noch nicht überzeugt ist, kann ich auch verstehen. 9,99 € erscheinen einem erstmal nach einem Wucherpreis, aber ich kann sagen, nein. Absolut lesenswert und vor allem absoluter Sammlerwert. Also den möchte ich in meinem Regal nicht mehr missen. Wunderschöner Sonderband, ja. Wunderschöner Einband, wunderschöne Klappenbroschüre. Wirklich, wer da mal reinblättert und einmal irgendwas aufklappt, der klappt den so schnell nicht mehr zu. Ja, ich konnte den Band auch schon in meinen Händen halten. 9,99 € sind natürlich ein hoher Preis, wenn man das mit anderen Bänden vergleicht. Genau. Dafür ist er natürlich auch etwas dicker. In etwa so dick wie die anderen Sonderbände, denke ich, kann man gut vergleichen, reiht sich da sehr gut ein. Ja, aber trotzdem der dünnste von allen Sonderbänden. Ach so, ja, okay, das habe ich noch gar nicht verglichen. Ja, ich hab das schon werden mal gemacht, wir dann ja, das werden wir ja dann ja im Themenpodcast, der dann kommende Woche hoffentlich erscheinen wird, genauer besprechen. Genau. Ich fand's aber auch sehr schön aufgemacht, also im Vergleich zu den anderen Sonderbänden, wo einfach nur, was praktisch ja normaler Band immer war, ist dieser Sonderband wirklich sonderbar. Also absolut, wirklich schön gemacht. Also ich war von Anfang an begeistert, ja. Ich habe ihn von Herrn Hauthoog zugesendet bekommen. Thor und viele Grüße. Ich dachte, und dann aber also wirklich direkter Schuss in mein Fanherz. Wow, Thor, in der Tat. Wie würde Kase sagen, Thor, ich werd narrisch? Genau, ja, das war ja damals zum 16. Film bei der Ankündigung, nicht wahr? Ja, genau. Ja, das war's wohl zum Sonderband erstmal. Mehr besprechen wir dann später. Genau, ja. Und dann geht es weiter mit einem Let's Play von Marcel, der heute, wie gesagt, leider nicht dabei ist. Trotzdem hier die Information, dass der 6. Teil zu den besten Partnern veröffentlicht wurde mit dem Titel Der dumm zurückgelassene Beweis. Eine interessante Anspielung. Ja. Gut, dann weiter zur nächsten News, wenn man das als News bezeichnen kann. Und zwar hatten wir einen Conancast-Livestream zum 5. Charakter-Contest, der ja heute schon gestartet ist, wenn ihr diesen News-Podcast genau pünktlich hört, dann ist der Charakter-Contest Nummer 5 schon gestartet. Wir hatten einen Livestream am Donnerstag dazu aufgenommen, das war der 1. Mai, der Tag der Arbeit, wo ihr vielleicht auch reingeschaut habt, je nachdem. Dort haben wir die Gruppenphase des Charakter-Contests ausgelost. Ich möchte mich nochmal bei allen Teilnehmern, Zuhörern, Kommentatoren bedanken. Also wirklich große Klasse, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Und vielleicht machen wir es auch mal zu anderen Anlässen. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt. Würde mich sehr freuen, wenn wir auch abseits des Charakter-Contests mal wieder einen Livestream auf die Beine gestellt bekommen. Ja, dagegen sprechen würde, denke ich, erstmal nicht so viel. Gut, dann haben wir noch zwei Conventions, auf denen wir zu finden sein werden. Und zwar einmal die Hanami 2014, wo Kevin von unserem Team aus anwesend sein wird. Und hast du noch ein paar genaue Informationen dazu, wann, wo man sich mit uns treffen kann? Ja, so ist es. Wir waren nämlich auf der Hanami. Die hat am 3. und 4. Mai diesen Jahres in Ludwigshafen stattgefunden. Zum 9. Mal. Die Hanami versteht und verstand sich immer als Convention und Japan-Tag, Frühlingsfest, also eine bunte Mischung. Ich war dort aus dem News-Team anwesend und wenn ihr diesen Conancast hört, habe ich auch schon einen kleinen Reisebericht geschrieben. Ich würde sagen, für mehr Infos könnt ihr da mal reinlesen. Das User-Treffen fand am 3. Mai statt, ja gut. Ja, außer reinlesen fällt mir nicht viel ein. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal auch auf den Japan-Tag ein. Was passiert denn da Großes, Philipp? Genau, der Japantag wird ja wieder am 17. Mai sein diesmal, also wieder früher als in den letzten Jahren. In der Regel war der ja eigentlich immer im Juni, jetzt schon am 17. Mai, also auch schon recht bald, wenn ihr diesen Podcast hört. Oder vielleicht war er sogar schon, wenn ihr den Podcast hört, ja. Dann könnt ihr euch natürlich nicht mehr mit uns treffen. Dann könnt ihr aber nächstes Jahr trotzdem wieder reinschauen, also auch nächsten Jahr wird es wieder ein Japantag-User-Treffen geben. Dennoch vorab jetzt erstmal ein paar Informationen zum diesjährigen Treffen. Wir werden uns um 10 oder 11, das weiß ich gar nicht so genau. Wann war das, Kevin? Wir treffen uns um 11 Uhr am im Düsseldorfer Hauptbahnhof bei den Schließfächern nahe der Modelleisenbahn. Genau. Ich wüsste aber nicht, ob die Modelleisenbahn dieses Jahr noch da ist. Das bleibt noch abzuwarten. Ja, es gibt im Hauptbahnhof mehrere Schließfächer. Wenn ihr dort sein solltet, dann müsst ihr nach einer kleinen, so einem Stehtisch, der da fest montiert ist. Also da wird diese Modelleisenbahn definitiv wieder da sein. Schätze ich mal. Klos gibt's auf dem Hauptbahnhof. Hoffentlich mehrere, denn der ist auch etwas größer. Wenn ihr euch mit uns treffen wollt, könnt ihr auch gerne im Forum uns anschreiben. Gerne. Mario WL oder Philipp S. oder Olli Kudo. Und einfach die Handynummern austauschen, uns eure Handynummern schreiben und dann bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt und dann trefft ihr uns definitiv auf dem Japantag und wir freuen uns auf jeden, der dabei sein möchte und wird, also wird wieder ein klasse Ereignis. Ach, Olli ist ja gar nicht dabei, fällt mir gerade ein. Ist ja nicht, nee. Aber ihr könnt mich trotzdem gerne anschreiben. Ja. Falls ihr mit Olli in Kontakt bleiben wollt. Wenn ihr von Olli wollt, einfach anschreiben. Jetzt kommen die ganzen Fangirls angelaufen und füllen Ollis Postfach. Für nächstes Jahr schon mal. Nun gut, wir haben dann noch als letzte News im Community-Teil eine Qualitätswoche wieder im Wiki, wo ihr gerne teilnehmen dürft. Die findet im nächsten Monat statt, vom 6. bis 15. Juni. Und da werden wir wieder versuchen, möglichst viele Artikel zu verbessern und den Rekord von der letzten Ausgabe einzustellen. Damals wurden ja zig Artikel wieder überarbeitet und verbessert. Übrigens das Neue in der diesmaligen. Ja, ne? Es gibt ja mehrere Qualitätswochen pro Jahr. Demnach, also in der Qualitätswoche im Juni darf man erstmals auch mit neu angelegten Artikeln teilnehmen. Das wurde ja damals abgestimmt. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr die News-Podcast aufmerksam verfolgt. Kann gut sein, ja. Also neu angelegte Artikel, in denen danach kein Teaminhalt-Baustein landen muss, die werden diesmal auch gezählt. Ja. Also jeder Artikel, der so im Wiki Bestand haben kann, der wird gezählt. Und ansonsten natürlich auch jede große Verbesserung oder auch jede kleine zählt. Also unbedingt mal reinschauen dann ins Wiki, da wird es oben auch wieder so Banner geben. Und ein Thema wird es höchstwahrscheinlich auch noch geben. Das steht aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Das werdet ihr im nächsten News-Podcast dann erfahren, der dann auch während der Qualitätswoche direkt erscheinen wird. Genau. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Ja, wir hoffen natürlich vor allem auf die Verbesserung von Artikeln. Es sind so viele mit Bausteinen, da gibt es noch viel zu tun im Wiki. Ja, genau. Dann machen wir weiter mit dem Deutschlandbereich und da haben wir zunächst eine Information zum Detective Conan Kalender, höchstwahrscheinlich für das Jahr 2015, nicht wahr, Kevin? Nein, das ist falsch. Nein, absolut richtig natürlich. Für das Jahr 2015. Es gab von Kase einen Newsletter und alle, die sich da eingetragen haben, haben ihn höchstwahrscheinlich auch empfangen, sofern er nicht im Spam-Postfach irgendwo untergetaucht ist. Dann habt ihr ihn auch empfangen. Dann habt ihr ihn auch empfangen, ja, aber vielleicht nicht gesehen. Was es zu sagen gibt, wir wussten ja schon, dass es einen geben wird. Ja, 12 Seiten wird es geben, also das heißt, jeder Monat bekommt eine Seite. Und ein Deckblatt dazu. Ja, man könnte halt denken, ja, das ist ja selbstverständlich. Nein, es gibt tatsächlich Kalender bei Kase, die weniger oder gar mehr Blätter bekommen. Sailor Moon bekommt meines Wissens, glaube ich, mehr. Und One Piece auch, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Mehr? Oder? Also, wie soll das denn aussehen? Nee, ein Kalender? Das war so, noch eine Seite für Notizen. Ah, okay, gut. Da haben noch so ein schönes Gimmick mit eingebaut. Ah, ich dachte gerade mal. Der Preis bleibt noch nach wie vor bei 12,95 €, den man, ja, zum Beispiel bei Amazon vorbestellen kann. Auch über unseren Shop, ja, also dann wenn man möchte. Würden wir uns sehr drüber freuen. Sehr sogar. Jeder Cent ist uns eine große Hilfe, der Aufrechterhaltung der Detektiv-Conan-Community. Mehr zu sagen gibt es derzeit nicht. Ein offizielles Cover zum Kalender ist noch nicht aufgetaucht. Allerdings erscheint der Kalender ja erst am 7. August und bis dahin kann ja noch einer vorkommen. Ah, jetzt wo du es gerade sagst, mit dem 7. August, es gibt ja auch Kalender, wo schon einige Blätter aus dem Vorjahr noch mit dabei sind oder aus dem darauffolgenden Jahr. Das heißt, der Kalender hat dann 12 Blätter für das Jahr 2014 oder 15 meinetwegen jetzt in diesem Fall und hat dann noch einige Blätter für Dezember 2013, November 2013. Ich denke, solche Kalender kennt ihr auch, oder? Ja, kennen wir. Also ich kenne sie persönlich. Vielleicht ist das bei One Piece und Sailor Moon ja auch so. Könnte sein. Wo du gerade angesprochen Infos hast. Solche Infos lagen mir jetzt nicht vor, ne? Also wir sind ja auch Detective Conan spezialisiert, richtig, ja. Von daher geht uns das also, nicht da so Interesse viel an. Also wer da Interesse hat, wir haben ja noch die News. Und er kann auch dort nochmal sich in den Newsletter von Kase reinflicken. Genau, ja. Dann haben wir noch eine weitere News zum Kick It Like Conan Sonderband, der seit dem 2. Mai, also letzten Freitag, offiziell erhältlich ist. Wie gesagt, da kommt dann noch ein genauerer Themenpodcast zu. Ihr könnt auch gerne noch in die exklusive Vorschau reinschauen, die Kevin ja schon vorhin groß angepriesen hat. Finde ich auch sehr lesenswert. Also da unbedingt mal reinschauen, wenn ihr weiteres zum Band wissen wollt und auch gerne in den kommenden Themenpodcast reinhören. Genau. Ja, also Philipp hat alles gesagt. Ich denke, es wäre jetzt ein schöner Zeitpunkt nochmal EMA zu danken für die frühzeitige Bereitstellung eines Rezensions- bzw. Presseexemplares. Haben wir gerne genutzt, die Möglichkeit, vor allem für die Vorschau, vor allem für die Fans, auch auf Facebook, Twitter, Instagram haben wir euch nach und nach ein paar Seiten gezeigt. Ja, vielen Dank an Edmond Manga und Steffen Hauthoff. Dann weiter mit der spoilerfreien Zone. Da haben wir auch wieder einige Informationen, die nicht so richtig in den Spoilerbereich, also japanischer Manga, japanische Anime hineingehören und auch für deutsche Fans interessant sein könnten. Deswegen diese spoilerfreie Zone, wer sie nicht kennt oder den Sinn dieser spoilerfreien Zone nicht kennt. Und da beginnen wir direkt mit einer News aus Italien. Und zwar ist dort auch kurz nach Deutschland der Band 79 erschienen. Am 10. April war das. Also alle Italiener können jetzt auch den Band 79 kaufen. Für 3,90 Euro kostet der dort, glaube ich, wow, nur. Ja. Also relativ günstig, ja, muss man sagen. Wer im Italienisch Vergleich kann, ne? Ja, der kann den Band auch dort kaufen, ja. Die Reisekosten sind allerdings sagen, einen Tick höher. Ob sich das am Ende noch lohnt? Sammlerwert hatte es allemal. Ja, da können Sie, das definitiv, können Sie ja nur sagen, grazie. Oder gracias, denn in Frankreich wurde auch der Band 75 veröffentlicht. Die hinken ja noch ein wenig hinterher, aber dennoch, Band 75 ist schon eine Leistung. Das war doch im Vergleich der Band mit dem DNA, Bourbons mit dem Debüt. Nee, ich meine mit dem Cover, mit dem DNA, mit dem Labor, ja, genau. Zeug irgendwie, okay. Ab dem 18. April können die Franzosen den Band 75 erwerben und dann eben auch Bourbons bzw. Toro Amoros Debüt miterleben im französischen Manga. Ja, und was sagt man dort? Merci natürlich, ne? Très bien. Ach, merci. Très bien, oh. Jetzt bin ich schon in die Mr. Bean-Schiene verfallen, ja. dann haben wir noch einen Soundtrack zu Film 18 veröffentlicht bekommen, beziehungsweise nicht wir, sondern die Japaner. Da sind diesmal wieder eine Menge Titel drauf enthalten. Jedes Jahr scheint es ja immer mehr Titel auf dem Soundtrack zu geben. Ich glaube, diesmal wurde sogar die 100er-Marke wieder geknackt. Und ich hatte, glaube ich, schon im letzten News-Podcast gesagt, dass ich anhand des Soundtracks mir auch schon ein großes Bild davon machen konnte, wie der Film in etwa ablaufen wird. Also wer genaueres zum Soundtrack wissen will, da gibt's im Wiki auch einen Artikel dazu. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr dann auch schon anhand der Soundtrack-Liste erraten wollt, wie der Film in etwa ablaufen könnte. Also, finde ich ganz interessant. Nicht nur im Wiki gibt es interessante Infos zum Soundtrack oder zur Musik allgemein, die ja in Detektiv Conan schon immer eine große Rolle spielte. Auch wir haben schon ein paar Conan-Casts zum Thema Musik in Detektiv Conan. Auch da könnte man nochmal reinhören, nicht wahr? Genau, ja klar. Wir hatten ja schon einen Podcast zu den japanischen Openings, genau, und Endings aufgenommen, der mir jetzt ganz speziell einfällt und der auch sehr gelungen war, wie ich fand. Also dort gerne mal reinhören. Ja, neben dem Soundtrack wurde in Japan natürlich auch der Film Der Scharfschütze aus einer anderen Dimension schon im Kino veröffentlicht, beziehungsweise läuft dort momentan höchstwahrscheinlich noch. Da könnt ihr auch gerne mal in unseren News reinschauen. Wir haben nochmal alles zusammengefasst, was denn zum Film bisher bekannt ist. Zum Beispiel und auch Interviews, wir haben die Trailer. Genau, und auch im Wiki findet ihr schon einige Informationen zum Film. Allerdings noch keine Inhaltszusammenfassung, die wird dann höchstwahrscheinlich in absehbarer Zeit folgen. Genau, Interviews hattest du ja schon angesprochen, Kevin. Wir haben ein Gosho Aoyama-Interview im Super Digest Book 50+. Was hat es denn damit auf sich? Ja, weniger als man vermuten könnte. Also erstmal zu erklären, was ist eigentlich das Super Digest Book 50+ schon wieder? Das ist eine Art Buchreihe oder Manga-Reihe, in der 10 Bände thematisch nochmal zusammengefasst und einen Überblick gut dargestellt werden. In diesem Fall die Bände 40 bis 50, wenn ich mich nicht irre. Ja, 41 bis 50 eigentlich. Okay, ja. Also, wenn man es ganz genau nehmen will. Machen wir ganz genau. 41 bis 50. Und in diesem Band versteckt sich ein Interview mit unzähligen Fragen, denen Gosho Aoyama konfrontiert wurde. Die meisten Fragen sind nicht sehr ereignisreich oder haben nicht sehr viele Informationen. Allerdings, ich möchte mal eine Frage vorlesen von dem Redakteur. Bitte schreiben Sie mehr über Chibas und Nain Komites Liebesgeschichte. Nein, bitte nicht. Und was antwortet Aoyama? Es könnte eine ziemlich große Love Story geben. Juhu! Also, wenn man das extra machen würde, nur um unseren Kevin zu ärgern. Könnte man beinahe denken, ja. Es wird natürlich auch gefragt, ob Akai am Leben ist, ob Aihaimara mit Mitsuhiko zusammenkommt und viele andere Fragen werden hier ihre Antwort finden. Ich würde sagen, einfach mal reinlesen und verlesen, ja. Genau, ja. Zudem gibt es ja noch ein weiteres oder zwei kurze Interviews mit Aoyama in der Zeitschrift Da Vinci. Und da sind schon ein paar mehr Informationen, wie ich finde, enthalten als in dem Interview, das Kevin für uns verfasst hat oder übersetzt hat. Ja. Das ist für alle Spoiler-Fans besonders zu empfehlen. Für alle Fans des deutschen Manga und deutschen Anime sowieso eher nicht. Wie gesagt, weil Spoiler enthalten sind in den zwei kurzen Interviews. Aber für alle Spoiler-Fans denke ich ein großes Muss und ich find's toll, dass er dort nicht nur um den heißen Brei herumredet, sondern auch mal zur Sache kommt und einiges sagt, was ich sehr interessant fand und einige neue Informationen gibt's dort auch, die ich hier an dieser Stelle aber in der spoilerfreien Zone, wie gesagt, jetzt nicht breit treten möchte, da Kevin noch dabei ist. Dann noch die Information, dass in Japan wieder eine neue DVD des japanischen Anime veröffentlicht wurde. Da sind diesmal zahlreiche Filler veröffentlicht worden. Nächstes Mal geht's dann weiter mit dem Auftakt zum Mystery Train. Und der Mystery Train kommt dann auch bald in Japan auf DVD heraus. Also deutlich nach dem deutschen Manga. Finde ich immer sehr schön. Mhm. Wer sich da die DVDs kaufen möchte, kann da gerne zuschlagen. In Japan sind die ja generell etwas teurer, als man es hier in Deutschland schon gewohnt ist. Genau, dann noch die reale Mystery Tour, die in Japan gestartet ist, diesmal in der Präfektur Ishikawa. Und dazu muss ich sagen, dass die diesmal etwas östlicher gelegen ist als in den vergangenen Jahren. Jedes Jahr gibt es ja in Japan eine Mystery Tour, die war in den letzten Jahren immer sehr weit im Westen Japans und diesmal nähert man sich wieder ein Stückchen näher an Tokio an. Also auch hier sehr interessant, wenn ihr in Japan seid, unbedingt dort mal vorbeischauen. Wir hatten ja auch schon einen Podcast zu den Mystery Touren aufgenommen. Ein Themenpodcast. Da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert. Und ihr gar nicht wisst, was Mystery Touren sind. Wenn ihr da was Genaues wissen wollt, gerne mal reinhören. Ende diesen Jahres im November oder Oktober wird wahrscheinlich auch wieder eine Mystery Tour oder höchstwahrscheinlich eine Mystery Tour im japanischen Anime dann laufen, die wir auch hier im News Podcast natürlich besprechen werden. Absolut, ja. Und ich würde sagen, als letzter Teil des spoilerfreien Zone können wir noch einen kleinen Nachruf einrücken. Nämlich verstarb am 1. Mai der Synchronsprecher von Konos Kenji. Wer ist das? Klar, der Assistent von Kaito Kid und dem Vater von Kaito Kid Senior, also Kaito Kid Senior. Der treue Assistent von Kaito Koruba. Ja, Koji Yada heißt er im realen Leben. Dieser verstarb im Alter von 81 Jahren. Er lieh natürlich nicht nur Konos Kenji seine Stimme, sondern beispielsweise auch Dr. Gero aus Dragon Ball Z. An der Stelle sei gesagt, Ruhe in Frieden. Ja, sehr schade, dass so viele Synchronsprecher momentan von uns gehen. Vor allem der dritte Synchronsprecher dieses Jahr. Ja, das ist schon eine beachtliche Zahl, leider. Ja. Nun ja, Kevin, dann denke ich, ist es wieder an der Zeit, dass wir uns verabschieden. Noch ein trauriger Nachruf. Nein, okay. Naja, nicht ganz so traurig. Wir hören uns ja wieder zum Glück. Wir hören uns wieder, ja, vor allem. Im nächsten Podcast, im Podcast zu Kick It Like Conan, im nächsten News-Podcast bestimmt auch wieder. Von daher danke ich mich für die Teilnahme und ja. Alles klar. Alles da. Dann verabschiede ich mich von euch, Philipp, Clemens, Olli und Zuhörer. Alle, die auch spoilerfrei bleiben möchten, verabschieden sich mit mir und können eventuell nochmal, wenn sie denn mögen, beim Outro nochmal einschalten. Alles klar, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, wie immer. Macht's gut. Ciao. Wir hören uns, ja. Gut, dann, wie gesagt, kommen wir jetzt zu den Spoilern. Also jetzt wird's gefährlich oder auch eher nicht. Denn wir besprechen jetzt die japanischen Anime-Episoden im japanischen Anime-Teil. Und da gab es ja zu Beginn des Monats April erst einige Wiederholungen. Der Mann aus Chicago, Teil 1 und Teil 2 wurden dort wiederholt. Das dürfte vor allem Clemens sehr gefreut haben, nicht wahr? So ist es ja. Und dann wurde auch noch der Kinofilm vom letzten Jahr, wie gewohnt, in Japan im Fernsehen gezeigt. Der Detektiv auf hoher See heißt der ja, der in Deutschland auch Ende des Jahres im Herbst erscheinen wird. Und dann kamen wir auch schon zu den neuen Episoden, eine Filler-Episode, die Episode 735, ein Einladungsbrief samt Code heißt diese Episode, also Code, nicht das andere, was ihr jetzt vielleicht denkt. Genau. Oder nur Philipp denkt. Also, in Episode 735, da geht es um... Ja, eine Klientin, wieder mal in der Detektei Mori, wie es auch in Anime-Originalen öfters mal der Fall ist, dass die Anfangssequenz in der Detektei Mori ist, wo Conan dann plötzlich eine Klientin entdeckt, die eine Studentin ist und gerne eine Hochzeit finden würde. Dies ist ja allerdings nicht möglich, weil die Einladung kodiert ist. Ja, verschlüsselt und sie kann leider das Rätsel nicht lösen und kann so nicht herausfinden, wo denn eigentlich diese Hochzeitsfeier stattfindet. Denn heiraten werden planen einige ihrer Mitstudentinnen oder Mitglieder eines Krimi-Clubs, denen sie auch zugehörig ist. Jedoch eben nicht in der Lage, so ein Rätsel zu lösen. Was natürlich schon erstmal mysteriös ist, für Conan zumindest. Ja, und so nimmt der Fall seinen Lauf. Kogoro Mori will ihr natürlich helfen und kommt auf ein paar gute Ideen. Da ist nämlich so ein Bild. Das Rätsel besteht aus einem Bild, einem Foto vielleicht, mit einer linken Hand und die Fingernägel sind jeweils unterschiedlich gefärbt. Ja, und der Daumen, der zeigt dann die Richtung an, wo denn jetzt diese Hochzeitfeier stattfindet. Doch wofür stehen denn die ganzen anderen Sachen? Tja, das gilt es nun zu lösen. Ich will nicht zu viel verraten. Aber ich kann so viel sagen. Ein berühmtes Gebäude in Tokio wird auftreten. Detektei Mori? Das auch. Das ist richtig. Also das Rätsel wäre schon mal gelöst an die Zuschauer. Beziehungsweise die Tatsache. Aber es gibt tatsächlich noch ein viel höheres Gebäude, das einige Zuschauer wohl auch aus Film 18 kennen würden. Denn diese Episode spielt hier auch unmittelbar an den Film 18 an, also ist quasi eine Art, Vorhandlung. Also das Magic-File war das dann doch früher, nicht wahr? Ja. So in etwa, denke ich mal, genau. Das ist diesmal wieder. Genau, so ist es und da gibt es dann noch klare Verweise hin. Ja, aber das ist nun mal, das kann ich sagen, in diesem Filler natürlich nicht so tragisch zugeht wie oder actionlastig wie in diesem Film. Ja, insgesamt fand ich es... angemessen für eine Anime-Original-Episode. Allzu sehr wurde ich nicht überrascht, auch nicht unbedingt sonderlich unterhalten. Dafür gibt es von mir erstmal einen von fünf, sagen wir... Code. Code. Oder Brücken, naja, wie auch immer. Ja, also die Idee der Episode fand ich schon mal nicht schlecht, eine Einladung sozusagen zu entschlüsseln und Diesmal ging es halt nicht klassisch um einen Mordfall. Und naja, ich habe die Episode zwar auch gesehen, war jetzt aber auch nicht so begeistert von dieser Folge. Ja, was Besonderes in der Episode gibt es jetzt eigentlich nicht. Also das Rätsel konnte man als deutscher Fan ja, glaube ich, auch nicht so mitverfolgen. Und ja, es ist zwar die Vorgeschichte sozusagen zum 18. Film, aber im Prinzip viel kann man davon eigentlich, ja, wie gesagt, noch nicht erwarten, weil der Hauptteil wirklich ja im 18. Film erst passiert. Und ja, ich würde, denke ich mal, eine durchschnittliche Bewertung von 3 von 3 Fingernägeln geben. 3 von 5. Gott. Ja. Ja. Immer wieder, genau. Also, was man noch sagen kann, ist, dass es also stadtgeografisch in Sachen Tokio könnte es für einige interessant sein. Also, das fand ich an sich schon auch interessant. Was natürlich den einen Punkt begründet, den ich gegeben habe. Also da erhält man schon so eine interessante Übersicht, was es da so alles nochmal in Tokio gibt. Aber man muss sich natürlich damit nochmal ein bisschen befassen. Hier werden ein paar Namen genannt, zum Beispiel U-Bahn-Linien und so weiter, Brücken, Züge, also infrastrukturelle Infos. Ja. Gut, dann denke ich, kommen wir auch direkt zur nächsten Episode, die Episode 736, die zweite der neuen Episoden. Und dazu wird uns dann Olli etwas erzählen. Ja, die zweite Episode, die jetzt im April zu sehen war, war 736, ebenfalls ein Filler-Fall und trägt den Titel Das Geheimnis um die Statue von Kogoro Mori. Klingt ja schon mal sehr interessant. Und es geht darum, es geht im Prinzip um einen Besitzer einer Villa oder einen reichen Mann, der ein extremer Kriminalfan ist und alle möglichen Kriminalgeschichten gelesen hat und auch ein sehr großer Mystery-Fan ist, unter anderem auch von Kogoro Mori, und den lädt er halt ein. Und das Interessante ist halt an diesem Mann, ja, wie gesagt, dass er ein so großer Kriminalfan ist, dass er halt auch in seinem Anwesen Statuen von Kogoro Mori aufgestellt hat. Daher auch der Titel mit der Mori-Statue. Und dann geht es halt darum, dass dieser Mystery-interessierte Herr mit Herrn Mori ein Spiel abhält. Und zwar verkleidet sich der Herr selbst als Kaito K., also ein Dieb. Und er sagt, Kogoro und Ran und Conan sind auch mit dabei. Und sagt er, dass er ihnen eine halbe Stunde Zeit gibt, ihn zu fangen. Und wenn Kogoro das gelingt, dann bekommt er eine Belohnung. Und daraufhin beginnt sozusagen das kleine Fang-mich-Spiel. Und dazu versuchen Kogoro, Ran, Conan und der Butler, war das, glaube ich, der Butler des Herrn noch. Die vier versuchen dann sozusagen den sich auf der Flucht befindenden Kaito K. zu fassen. Und er hat natürlich allerhand Tricks auf Lager und lässt sich natürlich nicht so leicht fassen. Und dann kommt es leider gegen Ende des Spiels dazu, dass der Herr tot aufgefunden wird und vermutlich sozusagen beim Hinaufklettern einer Leiter da von dieser Leiter gestürzt ist und dann leider während dieses Spiels leider verstorben ist. Ja, daraufhin wird dann halt die Polizei gerufen und die Ermittlungen beginnen, und aufgrund der Tatortsituation sieht es natürlich nach einem Selbstmord aus, und Megure und Kogoro wollen den Fall damit zu den Akten legen, aber wie wir Conan kennt, fällt ihm natürlich wieder irgendwas auf, und daraufhin wird diese Selbstmordtheorie mal wieder angezweifelt und die Ermittlungen in Richtung Mord beginnen. Ja, also an sich war es ja auch mal wieder eine interessante Folge, kann man sagen. Also gerade auch der Anfang, wo man dann denkt, wer ist denn, wie kommt es jetzt Kaito K. denkt man natürlich in erster Linie, oh, was ist das? Kommt jetzt Kaito Kid noch in dem Fall irgendwie mit vor? Ja, aber dann so von der Sache her, von der Geschichte her war es halt wieder letztendlich dann ein Mordfall und so vom Hocker gehauen hat mich die Geschichte jetzt eigentlich nicht. Auch die Situation, dass der alte Herr sozusagen mit den Mori und Co. ein Fangspiel abhält, naja, hat mich jetzt eher so an Kinder erinnert. Also ich fand die Folge jetzt verglichen mit der anderen nicht so besonders interessant. Und auch wenn es halt wieder dann mal wieder um einen Mordfall geht, aber insgesamt vergebe ich dann eine Bewertung von 2 von 5 Kogoro-Mori-Statuen. Oh, naja. Und Clemens, hast du auch noch eine Bewertung für diesen Fall? Ja, ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Also der Anfang war tatsächlich ein interessanter Einstieg und erstmal, ja, die Verfolgung auch mal etwas anderes. Da wüsste man nicht, wie einem geschieht und mit wem man es hier genau zu tun hat. Einem Mann, der sich Katuoka Isuke nennt. Wir kennen ja einen gewissen Isuke Hondo. Der hat wahrscheinlich damit nichts zu tun, aber ja, ein relativ reicher Mann mit so einem riesigen Anwesen, riesigen Garten, ja, sehr interessant architektonisch gesehen. Und ansonsten, ja, hat ja Olli schon alles erwähnt und ich würde mich da auch irgendwo so zwischen 1, 2, vielleicht auch sogar 2 orientieren. Ich würde aber Leiter geben und mir ist interessant, sich da mal reinzuschauen. Aber ja, okay. Es ist auch nichts Herausragendes. Also eher nicht. Genau. Genau. Übersetzt, ja. Dann kommen wir noch kurz zu den kommenden Episoden, die wir dann im nächsten News-Podcast höchstwahrscheinlich besprechen werden. Zunächst die Episode 737, die am 3. Mai im japanischen Fernsehen lief. Die trägt den Titel Eine verdächtige Promenade. Wieder ein Anime-Original, also jetzt eine ganze Reihe an Anime-Originalen, ehe es dann mit dem Manga-basierten Fällen weitergeht. Und da wird es erstmals auch das neue Ending 47, Rain Man, zu hören geben, das wir dann auch im nächsten News-Podcast wieder unter die Lupe nehmen werden. Direkt im Anschluss geht es dann mit den Episoden 738 und 739 weiter, die den Titel Kogoro in der Bar Teil 1 und Teil 2 tragen. Das ist dann wieder ein Manga-basierter Fall aus Band 81. Die Fans unter euch, die den japanischen Manga verfolgen, dürfen diesen Fall mit Sicherheit kennen. War sehr innovativ, von daher bin ich hier gespannt, wie die Umsetzung im japanischen Anime dann entsprechend sein wird. Gut, dann sind wir damit auch schon durch. Und dann machen wir weiter mit dem japanischen Manga, wo es auch wieder einiges zu diskutieren gibt. Wir hatten ja schon einen Podcast zu den aktuellen Kapiteln veröffentlicht, beziehungsweise genauer zur Familie Akai und unseren Erwartungen an das Kapitel 900. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert. Die kommenden Kapitel gehen ja alle aufs Kapitel 900 zu. Dementsprechend spannend ist es momentan entsprechend auch. Zunächst noch der Hinweis darauf, dass in Japan 4 Bände veröffentlicht wurden, unter anderem Band 83. Ich glaube, der Filmmanga zu Film 13, nee, 13 natürlich nicht, sondern 18 müsste das gewesen sein. So viele Filme mittlerweile schon. Und noch 2 andere Bände wurden in Japan veröffentlicht, der Hinweis dazu. Ja, dann beginnen wir mit den Kapiteln. Wir waren letztes Mal bis 892 gekommen, jetzt eben 893 mit dem Titel Bourbons Ermittlung, der scharlachrote Prolog, der eben den Auftakt zu dem kommenden Fall liefert, der sehr, sehr brisant ist und wo ich vorab schon sagen kann, dass ich da die Höchstpunktzahl vergeben werde. gut, also Kapitel 893, da geht es eben um den vorangegangenen Fall, den ich ja letztes Mal schon kurz angeschnitten hatte, mit dem wo Bourbon, das FBI am Tatort mit dabei waren und Bourbon dann unter anderem gesagt hatte, dass sie aus ihrem Japan verschwinden sollen. Und jetzt kam es eben am Ende des Falls natürlich zur Auflösung, die ich hier nicht weiter erläutern möchte. Da könnt ihr euch dann gerne drauf freuen, wenn ihr das Kapitel dann lest Und interessant ist da noch ein Trick, den Bourbon verwendet, um an eine brisante Information zu kommen. Nämlich findet er einige Informationen bezüglich Rikumichi Kusuda heraus. Wir erinnern uns, der Name taucht in letzter Zeit häufiger auf. Das war ja das Organisationsmitglied, das damals sich eine Verfolgungsjagd mit Shuichi Akai und Conan lieferte und dann sich im Auto selbst erschoss. So hieß es auf jeden Fall. Und jetzt hat Bourbon dazu etwas herausgefunden, was er eigentlich nicht wissen sollte. Und entsprechend ist Conan natürlich auch schockiert. Und das ist der Übergang zum nächsten Fall, der jetzt aktuell immer noch läuft und der spannender ist, als es überhaupt sein könnte. Ja, nochmal zum alten Fall, also der Fall, der jetzt mit 893 abgeschlossen wurde. Ich fand den Fall an sich eher durchschnittlich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber das Ende mit der Haupthandlung war natürlich umso besser. Und demnach denke ich, kann man hier auch zu 4 von 5 Treppen geben. Ja, ich würde mich dieser Bewertung anschließen. Also der Fall, wie gesagt, die Kapitel, oder ja, der Fall enthält ja die 3 Kapitel, die mal wieder einen Mordfall behandeln, wie wir ja schon diskutiert haben. Besonderheit diesmal, dass das Opfer, oder nee, es war ja gar kein Mordfall, es war ja ein Unfall. Das Interessante diesmal ja, dass das Opfer eine Bekannte von Jody ist und damit auch das FBI wieder mitspielt und dann eben die Interessantheit zu verfolgen, wie Bourbon an der Aufklärung beteiligt ist und diese ganzen Bemerkungen bezüglich des FBIs halt fallen lässt. Und ja, interessant halt, wie die anderen beiden halt darauf reagieren und dann eben auch ganz am Ende, wo man dann ja sozusagen wieder ins Miträtseln und Mitfiebern gerät, wo dann eben wieder dieser alte Fall, der ja schon in Deutschland auch schon wieder einige Bände her ist, nämlich der Tod um Akai, wird wieder aufgegriffen und ja, man fragt sich, ja, was kommt jetzt in den kommenden Bänden. Und wie gesagt, ich schließe mich Philipp in der Bewertung voll und ganz an und vergebe 4 von 5 Grundschulblumen. Hast du den Fall auch gelesen, Clemens? Ja, also ich entziehe mich der Bewertung, weil ich die Auflösung des Falls nicht kenne. Ich kenne lediglich die Auflösung rund um die Haupthandlung, also die Infos, aber nicht den eigentlichen Fall. Daher möchte ich ihn auch nicht bewerten. Ich könnte lediglich sagen, dass ich da auch bei 3, 4 von 5 Punkten wäre. Ja, okay, dann sind wir uns ja relativ einig und kommen dann auch schon... Also der... Ja? Die Outfits von Bourbon finde ich ja auch immer wieder schön, dass sich Gosho Aoyama da Mühe gibt oder neue Kreationen entwickelt, dass er in letzter Zeit auch ein bisschen leger auftritt und so weiter oder schon hin und wieder mal, finde ich immer neu interessant, diese neuen Varianten. So zum Beispiel auch bei Subaru Okiya die Outfits. Ich finde auch Bourbons Charakterentwicklung ganz erstaunlich. Am Anfang war er noch so eher ein bisschen bedacht und wirkte eher... wie kann man das sagen? Also mittlerweile tritt er relativ stark auf und selbstbewusst, was am Anfang eben nicht der Fall war. Und das finde ich schon erstaunlich, was in 100 Kapiteln da so möglich ist bei einem Charakter, der auch nicht so häufig mit dabei war. Oder hab nur ich den Eindruck, dass er mittlerweile beim FBI trumpft er ganz schön auf. Das hätte ich mir vor 100 Kapiteln nicht wirklich vorstellen können. Oder sagen wir mal vor 70 Kapiteln. Im Mystery Train war er auch noch eher so der Untergebene von Wermut, kam es mir persönlich vor. Und mittlerweile, also da haben wir einen ganz anderen Bourbon vor uns. Da er jetzt halt durch seine Ermittlungen relativ selbstsicher geworden ist, tritt er wahrscheinlich, und er sich da auch sehr sicher ist, dass er richtig liegt, ist er da natürlich selbstsicher und ja, vertritt jetzt seine Schlussfolgerungen entsprechend. Wobei man seine Reaktion ja auch sein selbstbewusstes Auftreten vielleicht damit begründen kann gegenüber das FBI, dass er ja da als Kundschafter damals als Narben-Akai sie schon getroffen hat und wunde Punkte entdeckt hat. Vielleicht ist er da schon mit ihnen erfahren oder so, ja. Nun gut, ich denke, wir gehen mal rüber zum nächsten Fall. der, wie ich schon sagte, wie ich schon häufig erwähnte hier, sehr, sehr spannend ist. Und zwar erwartet uns der nächste Organisationsfall mit dem Kapitel 894, der scharlachrote Verdacht, und 895, das scharlachrote Verhör. Also beides, alles mit scharlachrot. Und was assoziiert man mit der Farbe Rot? Richtig, Akai. Und genau darum geht es eben auch. Nach dem Cliffhanger aus dem letzten Kapitel geht es eben jetzt weiter, dass Conan, Jody und Camel darüber informiert, dass sie von Bourbon, beziehungsweise Bourbon und Wermut hereingelegt worden sind. Und die sind natürlich jetzt alle aufgebracht, wissen gar nicht, was sie machen sollen. Derweil sind Bourbon und Wermut unterwegs zum Anwesen von Shinichi Kodo. Und dann klingelt Bourbon dort auch und Okia öffnet die Tür und Bourbon behauptet oder geht davon aus, dass die beiden sich schon irgendwoher kennen und verlangt daraufhin eine Bestätigung von Subaru Okia, der diese allerdings nicht wirklich gibt, sondern ihn erstmal in Shinichis Haus einlädt und dann unterhalten die beiden sich bei einer gemütlichen Tasse Tee, was ich sehr, sehr interessant finde, dass einfach die Erzfeinde, beziehungsweise sollte Subaru Okia Shuichi Akai sein, die beiden Erzfeinde sich dort unterhalten und Bourbon erzählt dann Subaru Okia, warum er vermutet, dass Shuichi Akai noch leben könnte. Ja, also es ist genial. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht unterbrochen. Nee, gerne, ja. Ja, also es ist in der Tat sehr genial, muss man sagen. Also diese beiden Spieler hatten wir noch nie so wirklich in so einer Konversation gesehen und dann gleich so ein interessanter Einstieg, vor allem in dem Bourbon jetzt einfach so eine interessante Taktik hat, indem er einen Fall lösen möchte oder ja einfach von irgendeiner Person spricht, einfach irgend so ein Beispiel und dabei ganz klar anspielt, worum es geht. Und natürlich mit der Absicht, mit dem Hintergrund, dass Bourbon auch erwartet, dass sein Gegenüber weiß, worum es jetzt hier genau geht. Tja, wenn es natürlich auch die besagte Person ist, die Bourbon erwartet. Aber genau, und danach mit konfrontiert und dann auch noch diese Komplizen, die er da hat und der Fernseher im Hintergrund. Und auch wieder die Haltung, die die haben. Zum Beispiel, Okia hat ja überwiegend während des Gesprächs seine Arme so verschränkt, ne, so in der nachdenkliche Pose, sitzt da gerader Rücken, hört sich das an, bestätigt, gibt einen Kommentar und Bourbon sagt, exakt oder so ähnlich. Und Bourbon hingegen, voller Selbstsicherheit und Souveränität, strahlt er gegenüber ihn, indem und sein Kopf, damit stützt er seinen Kopf, genau. Und damit, so mit so einem kleinen Lächeln, schaut er dann hinüber, ob er damit vielleicht sein Gegenüber bedrängt und dass sein Gegenüber reagieren wird. Also Bourbon scheint sich sehr sicher zu sein und seinen Plan gut ausgearbeitet zu haben. Also da wird uns einiges erwarten. Aber auch Okia oder die Person, die sich hinter Okia verbirgt, die ist ja auch ist ganz kühl gelassen, scheint auch vorbereitet zu sein und lässt sich da nicht groß anhaben, wie man natürlich auch von Okia gewöhnt ist, so von seinem Charakter her. Genau, ja. Also im Forum laufen die Diskussionen schon heiß und dort wird spekuliert, ob es sich bei Subaru Okia wirklich um Subaru Okia handelt. Die geläufige Meinung ist, dass Subaru Okia nicht Subaru Okia ist, sondern dass ein anderer Charakter sich als Subaru Okia ausgegeben hat. Entsprechende Indizien wären eben der Mundschutz, mit dem er die Person dann seine Stimme verändern könnte zu der von Subaru Okia. Und auch die Brille soll eine andere sein, nicht die typische Subaru Okia-Brille. Zudem wird vermutet, dass Subaru Okia oder beziehungsweise Shuichi Akai jetzt am Raiha-Bergpass auftauchen könnte. Dort sind nämlich zur gleichen Zeit des Gesprächs zwischen Bourbon und Okia oder dem vermeintlichen Okia Jody Starling und Andre Camel unterwegs am Raiha Bergpass und werden dort von einigen Autos verfolgt. Insgesamt sind es ja mit dem Mercedes-Benz eingeschlossen 6 Fahrzeuge. 6 Fahrzeuge, genau. Hast du genau gezählt, gut. Ja, 3 Verfolger und 2 an die bestehen und der Benz. Ja, so genau habe ich gar nicht gezählt, aber vermutet wird auf jeden Fall, dass Shuichi Akai dort auftauchen könnte, um seine FBI-Kollegen dort zu sichern. Denn Bourbon hat vor, die beiden FBI-Agenten als Geisel zu nehmen und Subaru Okia so zur Rede zu zwingen. Ein Geständnis will er von ihm haben, dass er wirklich Shuichi Akai ist. Wie das dann ausgeht, das erfahren wir dann in 2 Wochen, denn kommende Woche wird erstmal Pause sein. Aufgrund der Golden Week wird es keine neue Shonen Sunday geben. Also hier ein gemeiner Cliffhanger hat sich Aoyama bestimmt extra so hingelegt. Wir dürfen gespannt sein, wo das alles noch hinführen wird. Also mit Jody und Camel auf jeden Fall 2 Charaktere auch vom FBI wieder mit dabei. Interessant ist auch, wo Conan diesmal steckt. Der war, soweit ich ihn gesehen habe, gar nicht im Kapitel mit dabei, oder? Nee. Denn, genau. Also er war in jedem Kapitel, meine ich, bisher mit dabei. Oder Shinichi entsprechend. In diesem Kapitel Conan nicht mit dabei. Das hat mir schon zu denken gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass Conan sich als irgendjemand verkleidet hat. Wie damals als Ai-Hai. Ja, aber so viele Optionen gibt es da natürlich nicht. Es sei denn, er hat das Apoptoxin-Gegenmittel eingenommen und ist wirklich der Subaru Okiya, der da vorne rumsteht. Vielleicht ist er ja diesmal als das Mädchen aus Fall 253 unterwegs. Das wäre auch sehr interessant, ja. Und schleust sich heimlich im Teto Sky Hotel ein. Dann wäre aber auch trotzdem nicht im letzten Kapitel zu sehen gewesen. Er hat also sich einfach in dem Auto von Wermut oder Kemel, ich weiß jetzt nicht, wem es gehört, im Kofferraum versteckt. Das macht er ja auch mal gerne. Genau, zusammen mit Ran. Ja. Oder hat die Radarbrille genau. Und verfolgt jetzt alle. Tja. Und Ai ruft wahrscheinlich von der Tatern-Grundschule noch ein Taxi, um auch erstmal wieder ins Geschehen zu kommen, wo sie schon längst tot ist. Und dann taucht Agasa noch auf und alle spekulieren, ob er nicht der Boss ist. Ja, gut. Genau, oder er führt noch mal, wird eingeladen und führt den Trick noch mal mit dem Blutplättchen vor, oder? Also ja. Am Ende des Kapitels haben wir noch den gemeinen Cliffhanger, wie gesagt, als Bourbon Subaru Okiya darum bittet, die Maske abzunehmen und sich als Shuichi Akai zu zeigen. Genau, bevor ihn seine Komplizen kontaktieren. Genau, ja. Also wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Die Cliffhanger sind gemeiner denn je. Und ich denke, da kann sich jeder deutsche Fan schon drauf freuen, ohne jetzt hier allen der deutschen Fans zu spoilern. Beziehungsweise ich tue es ja eh, wenn ihr das jetzt hier gerade hört. Wir dürfen gespannt sein auf die kommenden Kapitel, denke ich. Was habt ihr denn für Erwartungen wegen Bourbon, seiner Rolle? Ich meine, es wird ja auch diskutiert, zum Beispiel, das ist mein Japan oder wer sind seine Komplizen, welcher Partei er überhaupt angehört. Also ich möchte mich ehrlich gesagt mehr überraschen lassen, als vorher die ganzen Theorien zu lesen. wo jetzt Shuichi Akai auftritt, kann eh niemand sagen. Was Bourbon betrifft, bin ich mir noch relativ unsicher. Ich denke, er geht ein bisschen stark momentan vor, also dringt zu sehr in Connens und Akais Bereich. Ob er dann am Ende sterben wird oder was ich was, das überlasse ich gerne Aoyama, also... Oder was glaubst du? Ja, Yusaku Kudos Haus ist ja schon sehr privat, muss man sagen. Also das ist ja allein schon die Verbindung damals zu Sherry, als sie das Haus durchsucht hat, ist ja gefährlich. Ne? Weil da können ja schnell Verbindungen entstehen und dann war's das mit der ganzen Geschichte. Tja, dann müssen die ja nur Kudo und Yukiko Yusaku ausschalten. Naja, was ich erwarte, ich weiß es nicht so recht. Also ein paar Dinge, die sind mir nicht so ganz eindeutig mit Bourbon, also die eindeutig Organisation, da spielt irgendwie noch irgendwas anderes mit, aber was? Ja, was? Da gibt es ja diese Geheimorganisation, die japanische Polizei, der möglicherweise doch irgendwie zugehörig scheint oder sonst irgendwie. Das wären so die Alternativen und Möglichkeiten. Doch man muss natürlich wissen, welche Ziele und welchen Sinn es im Nachhinein hätte. Aber alles würde irgendwie einen Sinn ergeben, wenn Gosho Oyama das biegt. Ja, möglich ist alles. Nun gut, ich denke, wir müssen hier auf die nächsten Kapitel abwarten. Ihr könnt gerne nochmal, wie gesagt, in unseren Theorien-Podcast reinhören. Vielleicht. Ich würde mich auf jeden Fall noch auf ein paar Organisationsmitglieder freuen. Also neben Wermut und Bourbon. Stimmt, ja. Gin, Wodka, Chianti, Korn fehlen natürlich auch noch. Habe ich jemanden vergessen? Genau. Ich denke nicht. Kia, ja klar. Da ist ja auch die spannende Frage, was mit ihr passiert. Ja, das stimmt. Wird sie am Leben bleiben? Schwierige Frage. Da wurde ja auch schon im Forum dazu geschrieben, dass Kia ja eigentlich gar nicht sterben darf. Denn wenn Kia stirbt, dann war ja die ganze Kia-Arc, also alles mit dem Krankenhaus, mit dem Befreien, mit dem Wiedereinschleusen, waren ja förmlich umsonst. Dann haben wir praktisch 200 Kapitel in etwa verschwendet, sozusagen, nur damit sie jetzt wieder sterben kann. Also, sie müsste eigentlich jetzt weiterleben, wenn es nach Aoyamas Plan gehen könnte, sage ich mal so. Oder sie inszenieren wieder, Kir ist tot. Na, jetzt wird aber, also nach Akai ist tot, dann doch Kir ist tot. Ja, also interessant. Ja. Also Kir wird auf jeden Fall, denke ich mal, in Bedrängnis geraten, weil entweder wird Akai jetzt wirklich wiederkommen, als Akai halt wieder in Erscheinung treten, oder aber Bourbon ist sich ja schon sehr sicher, dass Okia Akai ist, und ich denke mal, die Fans sind auch der Meinung, dass das so sein wird, dann wird Kia auf jeden Fall in Bedrängnis geraten, weil Bourbon ja sicher der Organisation erzählen wird oder zumindest Kia darauf ansprechen wird, dass Akai noch am Leben ist. Immerhin im Kaufhausfall hielt ja Jin eine Pistole an Kias Kopf. Also da war es ja auch schon nicht weit entfernt. Aber gut, Jin neigt ja eher schon sehr schnell zu solchen Aktionen. Na, inwieweit jetzt Bourbon der Organisation alles berichtet, ist natürlich die andere Frage. Denn bei Wermut ist es ja auch nicht so, dass sie alles direkt weitererzählt. Mit Shinichi hat sie ja für sich behalten. Bei Bourbon arbeitet er in eine ähnliche Richtung wie Wermut. Hatte man ja damals mit dem Kaufhausfall schon gesehen, dass Bourbon da auf eigene Faust unterwegs war als Narben-Akai und dann entsprechend von der Organisation in Bedrängnis geriet. Könnte auch sein, dass er das dann alles für sich behält. Wer weiß das schon. Tja, aber Anokata scheint informiert gewesen zu sein, oder vielleicht wurde er von Wermut informiert. Gut möglich, ja, das wissen wir alles so genau noch nicht, und vielleicht erhalten wir da jetzt ein paar aufklärende Worte und Bilder von Aoyama. Ich denke, im nächsten News-Podcast können wir da schon mehr zu sagen, wenn wir auch noch ein paar mehr Spoiler zu den aktuellen japanischen Kapiteln haben, dann dürfen ja schon wieder 3 bis 4 weitere Kapitel folgen und wir können mächtig diskutieren, was sich da noch alles gedreht und gewendet hat. Und ja, parallel zum Charakter-Contest. Ja, oder? Genau, so in etwa. Ja, nun gut, dann sind wir auch am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ich bedanke mich schon mal beim Zuhören, verweise noch auf unser Wiki, conanwiki.org, conanforum.org ist das Forum zum Wiki, conannews.org ist unser Newsblog, da könnt ihr auch den Conancast gerne hören, der Conancast gibt's auch auf iTunes, da gerne abonnieren und keine Ausgaben mehr verpassen, auch alte Ausgaben gibt's dort zu hören, wir haben auf einige hier schon verwiesen, zudem haben wir noch einen Twitter-Account, twitter.com/conannews, facebook.com/ConnenNews ist unser ConnenNews Facebook-Account. Und das war's mit den Verweisen, hoffe ich doch. Ich habe keinen vergessen. Ach, youtube.com/ConnenNews. Da könnt ihr auch den Livestream zu unserer Auslosung des Charakter-Contests gerne nochmal anhören, den wir am 1. Mai hatten. Der ist dort online gestellt worden, nachträglich. Und in diesem Sinne sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut und freut euch genau wie wir auf die nächsten Bände und Kapitel. Ja, auf Wiederhören und schwarze Grüße. Schwarze Grüße. Okay, dann rücken wir auf Stopp, ne? Clemens? Machen wir das. Ach, machen wir, ne? Clemens, ja. Ja. 1 Einladungsbrief samt Code heißt diese Episode. Also Code. Nicht das andere, was ihr jetzt vielleicht denkt. Genau. Oder nur Philipp denkt. Ha ha ha ha.